Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 10. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, so dass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Gott segne dieses Wort. Jesus imitieren. In diesem Bibeltext hier aus dem Kolosserbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, Jesus zu imitieren. Und Paulus hilft uns zu verstehen, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, dass wir eben neu geboren sind, sozusagen im Wesen von Jesus Christus als reuige Sünder, dass wir uns abwenden von der Sünde, dass wir durch den Heiligen Geist erneuert werden. Und eben ein Beispiel ist eben, dass wir eben andere nicht belügen, ja, dass wir so tun, zum Beispiel, als dass wir Jesus folgen, sondern wenn wir Jesus folgen, dass wir wirklich in Wort und Tat Jesus imitieren und eben zum Beispiel andere nicht belügen, ja, und das böse Tun ablegen, so wie Paulus das hier schreibt. Denn letztendlich können wir Jesus auch nur imitieren. Jesus ist Jesus, ja, wir sind wir. Aber es ist wichtig, zu nicht so tun, ja, als dass wir es vielleicht uns um andere Menschen kümmern, oder so, wenn unsere Herzen nun nicht da in die Richtung ausgerichtet sind. Ja? Und Jesus Christus hilft uns durch den Heiligen Geist, dass wir ihn imitieren können. Und ja, wir lernen eben mehr über Jesus zu imitieren in den Evangelien, alles, was unser Jesus Christus gesagt hat und gelehrt hat, aber auch besonders, was er getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das ist, was es bedeutet, Jesus zu imitieren. Und das ist die neue Geburt. Lest nochmal rein, geht ins Johannesevangelium, ja, Kapitel 3, und lernt mal, lest, wie Jesus mit Nikodemus, dem Pharisäer, spricht, der Christus in der Nacht aufsucht und mehr über Jesus erfahren möchte. Und das ist auch ein Beispiel, da sagt uns unser Herr Jesus viel, viel mehr. Lehrt uns über die neue Geburt und worauf es ankommt, ihm zu folgen. Ja? Und Jesus zu imitieren, es ist nicht einfach. Es ist nicht immer einfach, Jesus Christus zu folgen. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir uns ihm immer zuwenden, egal wie schwierig die Situation sein mag. Und er weiß ja schon, er kennt ja schon unsere Herzensangelegenheiten. Und er hilft uns dann tagtäglich aufs Neue, ihn zu imitieren. Und das geht am allerbesten, durch die Bibel in Gottes Wort zu bleiben. Und dafür sind wir dankbar. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns einlädst, dich zu imitieren. Und dass du uns hilfst, durch den Heiligen Geist dich zu imitieren. In eigener Kraft können wir das nicht und sollen das auch nicht. Deswegen hast du uns ja den Heiligen Geist geschickt. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, dich zu imitieren, tagtäglich, immer wieder aufs Neue, und dass du uns erneuerst. Und wir danken dir für deinen Segen und wir beten dies für alle Menschen, egal wer es ist, auch vor allem für die, die noch nicht zu dir gekommen sind. Wir beten, dass sie zu dir kommen, in einer persönlichen Beziehung als reuige Sünder, wo noch Zeit ist. Und möge es so sein. Wir danken dir, Herr Jesus, lieben dich. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.